Minuten vor 12 haben wir es gleich und hören das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt von Simone Gutberlet. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Tag. Wieso ist ein Reisebus mit Schülern aus Marburg verunglückt? Die Klasse war gestern auf dem Weg nach England. Auf der A45 kippt ihr Reisebus auf die Seite. 27 Neunklässler werden dabei verletzt. 4 mussten ins Krankenhaus. Lehrer Jonathan Gröb erzählt unserer Reporterin, wie die ersten Sekunden nach dem Unglück abliefen. Die Schüler haben beim Umkippen sehr laut geschrien. Diese Schreie sind mir auch jetzt noch im Kopf. Ich habe sofort gerufen, alle angeschnallt bleiben. Und ist jemand verletzt? Die Autobahn war noch nicht gesperrt. Es war schweinekalt. Unsere Kinder hatten ja teilweise nur Jogginghose und T-Shirt an. Und deshalb sind sie erstmal dann auch im Bus geblieben und haben das so akzeptiert. Großfahndung gerade in Rüsselsheim. Nach Schüssen auf offener Straße. Dabei wurde vorhin ein Mann lebensgefährlich verletzt. Gesucht wird laut Polizei nun nach einem etwa 30 Jahre alten, 1,70 Meter großen Mann mit grau-grüner Jacke und einer blauen Tüte in der Hand. Auch ein Polizeihubschrauber ist bei der Suche im Einsatz. Es ist eines der wichtigsten Autobahnprojekte in Nordhessen. Der Neubau der Bergshäuser Brücke entlang der A44 bei Kassel. Heute startet die heiße Planungsphase. Dabei können die Bürger die Pläne einsehen und Kritik üben, etwa mit Blick auf Lärmbelästigung oder Naturschutz. FFH-Reporter Marcel Ruge. 18 Aktenordner sind die Planungen dick und das alles kann jetzt beim Regierungspräsidium Kassel heruntergeladen werden. Die Anhörung läuft bis Mitte Juli. So lange können Bürger auf Mängel hinweisen. Und es dürfte einige Einwände geben. Schon vor Monaten hat sich eine Bürgerinitiative gegründet und etwa die geplante Rodung von Bäumen kritisiert. Die aktuelle Brücke ist marode. Der Neubau soll etwas weiter südlich entstehen. Baustart ist frühestens in 2 Jahren. Marcel Ruge, Kassel. Den Link zu den Planungsunterlagen gibt's bei FFH in Web und App. Trainerbeben bei den Kassel Huskies. Völlig überraschend und mitten in der Finalserie gegen Regensburg haben die Nordhessen das gesamte Trainerteam entlassen. Vorher gab es am Abend eine 2:5 Niederlage. FFH-Reporter Marius Franke, morgen ist das entscheidende Spiel. Wieso ausgerechnet jetzt der Rauswurf? Ja, also Gerüchten zufolge soll Bill Stewart nach der Niederlage am Freitag in Regensburg völlig ausgerastet sein, sogar Spielern das Essen aus der Hand geschlagen haben. Im Statement der Huskies heißt es vom Inhaber, wir haben uns in den vergangenen Tagen von unseren Werten entfernt, er müsse die Organisation schützen. Klar ist, die Huskies stehen mit dem Rücken zur Wand, müssen morgen Abend das Spiel in Regensburg gewinnen. Ansonsten ist der Traum vom Aufstieg geplatzt. Hinter der Bande stehen übrigens die Ex-Husky-Spieler Sven Valenti und Daniel Kreuzer. Marius Franke, Kassel. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Efren Gietzer. Hallo um 11 Uhr und gleich 58. Und ein Achtung schicke ich auch gleich zu Ihnen raus. Gilt jetzt für die A67 Darmstadt Richtung Mannheim. Zwischen Lorsch und Viernheimer Dreieck liegen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Achtung auch auf der A49 Schwalmstadt Richtung Kassel. Zwischen Wabern und Fritzlar Tiere auf der Fahrbahn. Und die A5 in beide Richtungen am Frankfurter Kreuz. Da ist die Abfahrt zur A3 Richtung Köln gesperrt wegen Bauarbeiten. Und das auch noch bis heute Nachmittag um 16 Uhr. Bitte fahren Sie über die B43 in Richtung Kelsterbach und dann auf die A3. Geblitzt werden Sie, und zwar auf der A66 Fulda Richtung Hanau in Höhe Bad Orb-Wächtersbach. 120 sind erlaubt, das meldet uns der Uwe über die FFH-App. FFH? Das Wetter. Ja, also es ist durchaus zwischendurch mal ein bisschen, zumindest freundlich anmutend, weil es die Sonne dann doch durch die vielen Wolken durchschafft. Ansonsten, ja, gibt's schon dicke Wolken, die Schauer bringen, vor allem auch Schnee oder Graupel in den höheren Lagen. Da schaffen es die Temperaturen ja auch nur auf die maximal 3 Grad. Ansonsten sind wir schon so bei höchstens 10 Grad unterwegs. Ja, dazu gibt es heute nichts Spektakuläres. Wir schauen mal, was morgen und am Mittwoch los ist. Eigentlich ähnliches Spiel wie auch heute. Ein bisschen Niederschlag, ne? Schnee oder Regen. Temperaturen bis allerhöchstens 11, 12 Grad. Und erstmal nicht wieder eine Erholung, also in Richtung frühlingshafte Temperaturen in Sicht.